Dank der Erfolge der Archäogenetik in den letzten Jahren wissen wir, dass die agrarische Lebensweise tatsächlich im Gepäck von Menschen nach Europa kam, die aus Anatolien im 6. Jahrtausend vor Christus einwanderten. Die Bauern brachten ihr Vieh mit, das Saatgut, die Keramik und den Hausbau. Das aber macht die Schamanin nur noch aufregender. Denn sie stammt, wie wir heute wissen, aus der Zeit um 7000 vor Christus. Die erste bäuerliche Kultur, die Linearbandkeramik, taucht hier aber erst gut 1500 Jahre später auf. Zu Lebzeiten der Schamanin hatte der Aufbruch der Landwirte aus Anatolien gerade mal den Norden Griechenlands erreicht. Wie also kam sie an ein solch extraordinäres Beil? War sie vielleicht selbst auf großer Reise gewesen? Eine Wanderin zwischen den Welten? Oder war das Beil ein exotisches Importstück, das durch viele Hände zu ihr gelangte? War es die Dankesgabe eines Heilungssuchenden aus der Ferne? Waren wir also doch einem mesolithischen Lourdes auf der Spur? In jedem Fall stärkt auch das Steinbeil die These, dass hier ein außergewöhnlicher Mensch bestattet worden war. Alles deutet vor unserem ersten Spatenstich in dieselbe Richtung. Wir sind auf der Suche nach dem Grab einer für ihre Zeit einzigartigen Frau.